Es war einer jener Momente, in denen alles gesagt scheint, in denen es einem plötzlich vorkommt, als wäre die Gegenwart aufgebraucht und nichts mehr übrig als drohende Zukunft. Und sie wussten, dass sie, die einander kaum kannten und die der Zufall zusammengewürfelt hatte, nie mehr in dieser Runde zusammenkommen würden. Einige von ihnen würden Glück haben und die anderen würden untergehen. Herr Papst, dürfte ich noch was fragen? Als Sie vorhin von meiner spezifischen Begabung gesprochen haben. Ich weiß nicht, ich bedauere, entschuldigen Sie bitte. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, mein Mann ist ein bisschen unpässlich. Der Wein. Und so kam es. Zuck wurde Bauer in Vermont. Wilhelm und Gertrude Pabst fuhren ins Reich. Walter Mehring und Hertha Pauli schafften es nach Amerika. Und Adam Groß erschoss sich in Marseille, als sein Transitvisum abgelaufen war. Während Ilse Hochfeld gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und seiner neuen Frau noch den Marsch über die Pyrenäen schaffte und in einem spanischen Lager interniert blieb bis zum Ende des Kriegs. Danach ging sie zurück und spielte Nebenrollen am Bremer Stadttheater. Maria Cornetti, dünner als je und nicht mehr rauchend, weil ihr die Zigarren ausgegangen waren, wurde aufgegriffen, als sie sich bei Cabriès in einem Heuschober versteckte. In einem Viehwaggon brachte man sie in den Osten und vergaste sie in Majdanek. Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 1. Mit Thomas Leubel, Valerie Ceplanova, Antonia Bill, Erwin Leder, Anton Rattinger und vielen anderen. Erzähler Michael Kranz. Komposition Markus Lehmann-Horn. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Produktion Deutschlandfunk 2026. Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? In unserer singenden, klingenden Wochenplauderei. Wir wünschen dir, liebes Österreich, einen schönen guten Morgen. Wir sind so frei. Der liebe Franzl Wilczek ist heute unser Gast. Und er hat als Regisseur mit allen Großen gearbeitet. Aber gelernt, das hat er bei einem der Größten. Bitte, was? Wie war er denn so, der GW-Papst? Er hat sich ja immer mit den beiden Initialen schreiben lassen. GW, nicht wahr? Meist wurde er auch so angeredet. Also wie war der so? Wie würdest du ihn beschreiben? Vielleicht ein bisschen zu dick. Herr Franzl, immer ein Scherz. Er wollte immer abnehmen. Er war nicht sehr groß, aber etwas rund. Und am Set hat er viel gelacht. Aber wenn die Scheinwerfer ausgingen, da war er oft wie ausgeleert. Wie ein Kostüm, das keiner mehr trägt. Von der Garbo hat er oft gesprochen. So eine schöne Frau. Und von der Luise Brooks, die hat er auch entdeckt. Ach ja, die schönen Frauen. Und bei eurem nächsten Film, der Fall Molander, da hat der große Paul Wegener die Hauptrolle gespielt. Welchen? Bei eurem nächsten Film, der Fall Molander, da hat Paul Wegener die Hauptrolle gespielt. Den gibt's nicht. Den Paul Wegener? Diesen Film, den gibt's nicht. Der wurde geplant, aber nie gedreht. Doch, hier steht, gedreht ist er schon geworden. Es hat ihn nur keiner gesehen. Er ist dann verloren gegangen. Nicht gedreht. Also mir hat man gesagt, ihr habt ihn fertig gedreht, Anfang 45 in Prag, unter schweren Bedingungen, in den letzten Kriegswochen. Aber dann ist das Material verschwunden. Nicht gedreht, verdammt. Es ist nicht wahr, es gibt ihn nicht. Es ist ein Irrtum, es ist keine Lüge. Wie bitte? Eine Lüge. Franzl, du wirst dich doch an deinen Film erinnern. Der wurde nie gedreht. Die Redaktion hat schlecht gearbeitet, sie irren sich. kam nie zustande. Achtung, wir sind hier. Zieh eine Nachspann vor. Abmoderation. Mein Gott, dieses Pfeifen. Ist das von den Scheinwerfern? Da wird man ja ganz... Was? Lieber Franzl, so eine Freude, dass du hier warst. Leider ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei. Grüß euch die Madel, servus die Buren. Danke, liebe Gäste. Bleiben Sie alle recht schön gesund. Wir lassen dreimal den Nachspann laufen. Mussten früher aussteigen. Ist noch nie passiert. Können Sie stolz drauf sein. Das tut mir leid. Der Konrad ist auf jeden Fall bedient. Hier so einen alten Dreck in meine Sendung zu holen, der bitte, der ist doch zu senil in seinem Scheißhirn. Und ich stehe da mit meinen Fragen. Du Rosenzweig, packst jetzt gleich auch deine Sachen. Aber sehr gerne. Backenhäuten, ich will gar nichts hören, schleich dich. Ach, auf Wiedersehen, Heinzi. Kriech in dein Scheißloch und verweg. Seit Monaten wollte ich eh aufhören. Darf ich fragen, wie war es denn wirklich damals? Was? Habt ihr Molander wirklich nicht gedreht? Ich dachte immer, der wäre noch fertig worden. Damals. Damals. Ah. Lichtspiel. Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Folge 2. Wie lange denn noch? So, ich muss denn wohl aussteigen? Sie fahren weiter? Ja. Jesus Maria. Dann passet gut auf euch auf. Was seid ihr denn so stumm, Mama? Sie wechselt auf den Sitz neben Papst und nimmt seine Hand. Kannst du nicht. Nein, lass es. Warum ist der andere Zug da drüben so voll und keiner steigt aus, Papa? Papa? Der Zug steht, aber die Türen öffnen sich nicht. Da kommen Leute auf den Bahnsteig. 4, 6, 8, immer mehr und mehr, alle in Uniformen. Einige haben Gewehre umgeschnallt. 30, 35, 38, 39, 41. Sie stellen sich neben dem anderen Zug auf in voller Länge des Bahnsteigs. Und die Leute im Zug starren heraus. Eine Frau drückt ihre Nase gegen das Glas, wie man es sonst nur bei Kindern sieht. Der Mann neben ihr weint. Aber das kann natürlich auch andere Gründe haben, oder Mama? Das ist die Passkontrolle. Das ist normal. Warum stehen Sie alle beim anderen Zug? Warum keiner bei uns? Na, was glaubst du? Weil der andere Zug aus dem Land hinausfährt? Deshalb ist er so voll? Weil alle hinaus wollen und keiner hinein? Psst, Jakob! Das darfst du nicht mehr sagen, Jakob. Wenn wir selber wieder draußen sind, dann schon, aber bis dahin nicht. Und wann? Wann fahren wir wieder hinaus aus Österreich? Das Wort darfst du auch nicht mehr sagen. Welches Wort? Österreich. Ich darf nicht mehr Österreich sagen? Das Land heißt jetzt anders. Wann fahren wir hinaus? Wir sehen nur noch nach deiner Großmutter im Schloss. Und schon sind wir weg. Du magst das Schloss doch. Du erinnerst dich ans Schloss. Herr Hitler. Hier, unsere Pässe. So. Jakob sieht zu, wie drüben ein Mann mit Koffern aus dem Zug steigt. Ihm folgen eine Frau und zwei Mädchen. Er redet auf den Soldaten ein, der schüttelt den Kopf und zeigt hinüber auf den Zug, in dem sie sitzen. Weiter hinten bricht eine Frau zusammen und liegt auf dem Boden. Ein Mann und ein Junge versuchen, sie in die Höhe zu ziehen, aber sie scheint sich schwer zu machen. Was ist denn mit der Frau? Jakob, pst! Weißt du, die müssen nur zurückfahren. Wer seine Papiere nicht ordentlich führt, der geht wieder zurück. Wir sind ja nicht in der Judenschule. Tatsächlich kommen all die Menschen, die drüben aussteigen müssen, jetzt herüber zu ihrem Zug. So viele Stempel. Ja, sie waren in Amerika, Frankreich, ja, der Schweiz. Beruflich. Was machen Sie? Ich bin Filmregisseur. Vor allem Krimis. Kenne ich was von Ihnen? Mein Papa hat die Freudlose Gasse gemacht. Die Herren von Atlantis? Ein Abenteuerfilm. Den habe ich vor ein paar Jahren in Frankreich gedreht. Warum in Frankreich? Man muss die Filme dort machen, wo sie finanziert werden, wo jemand dafür bezahlt. Also in Frankreich wollte jemand sie bezahlen und in Deutschland nicht? So war das. Aber jetzt sind wir auf dem Heimweg. Endlich. Wie stehen Sie zur Regierung? Ich bin kein politischer Mensch. Ich drehe nur Filme. Spannende Filme, Krimis und Abenteuer. Aber es ist Ihnen doch sicher auch nicht egal, das nationale Erwachen. Sie sehen ja, dass ich zurückkomme. Ja, das sehe ich. Na dann. Herr Hitler! Drüben im anderen Zug durchwühlt ein Kontrolleur eine Reisetasche. Ein Coupé weiter zieht ein Uniformierter einer Frau unsanft ihre Halskette über den Kopf. Sie verfängt sich an ihrer Frisur, er reißt sie los und steckt sie in seine Jackentasche. Muss die Frau jetzt auch aussteigen? Psst, Jakob. Und plötzlich, obwohl gerade unzählige Menschen beim Umsteigen sind und andere drüben noch kontrolliert werden, geht durch ihren Zug ein Ruck. Der Bahnsteig rollt vorbei und wird von kleinen Häusern weggedrängt. Diese von Bäumen, Feldern, Hügeln. Und schon zieht eine nassgrüne, etwas unordentliche Landschaft vorbei. Warum haben Sie nicht gewartet? Was? Da waren doch noch so viele Leute draußen, am Umsteigen. Der Fahrplan. Der Fahrplan. Langsam steckt Papst die Pässe in seine Jackentasche und holt eine neue Zigarette hervor. Gertrude streckt die Hand aus. Zigarette? Danke. Aber Mama, du rauchst doch sonst nie. Schloss Dreiturm im Dorf Tilmitsch hatte gar keine drei Türme. Es hatte 7 feuchte und schwer zu heizende Zimmer zu ebener Erde und 9 im ersten Stock. Nach dem Krieg war es in die Hände eines Fabrikanten geraten, der durch die Herstellung gut gefederter Pferdekarossen zu Geld gekommen und dann von den Automobilen in Konkurs getrieben worden war. So hatte Papst das Anwesen billig erwerben können. Die letzten 8 Jahre hatte im oberen Stockwerk seine Mutter gelebt. Zu ebener Erde wohnte der Hausmeister Jerzabek mit seiner Frau und den Töchtern. Brrrr. Da sind wir. Bitte Achtung auf Gleis 1. Die Lokalbahn aus Salzburg fährt ein. Seine Übereinkunft mit Papst sah vor, dass er die 2 kleinen Felder bewirtschaften und alles behalten durfte, was das Wäldchen abwarf. Dafür musste er das Gebäude in Ordnung halten. Und in den letzten Jahren hatte seine Frau sich auch um Erika Papst gekümmert. Herr Papst, mein was für ein Freit. Willkommen daheim. Küss die Hand, gne Frau. Und so ein schöner junger Herr. Was hat der denn an, Papa? Eine Uniform ist es. Bin jetzt der Leiter der NSDAP-Ortsgruppe. Also, gehen wir. Ah. Auf der Fahrt sprach Jerzabek über die Juden. Der Führer vertreibe jetzt das Ungeziefer, sodass es davonkrieche in alle Welt. Und jetzt halten die Juden endlich auch da in der Ostmark ihre Mal. Ebenso wie die Kummerer und die Pfarrkreuzler und die Katholerer. Alle fürchten sie, weil man keinen vergessen wird. Da schau's, die Frau Mama steht schon heraußen vom Schloss. Gestützt auf 2 Stöcke in ihrem besten Seidenkleid hatte Erika Papst eine ganze Stunde gewartet. Und noch bevor der Wagen ausgerollt war, sprang ihr Sohn herab und lief Mama. Ihr entgegen. Wilhelm. Geh ins Bett, Mama. Du weinst ja. Wilhelm. Was du immer für ein gescheiter Bub warst. Mama. Immer die Bücher, die Augen hast du verdammt. Aber in der Schule immer die besten Noten. Und so erschreckt war das, als du dann hast Schauspieler werden wollen. Den werden wir noch sorgen müssen, hat der Vater gesagt. Und dann ist er gestorben. Und hat zum Glück diesen Film nicht mehr anschauen müssen über diese Lulu mit ihren ganzen Männern. Ja. Eine Schande für die Familie, sagte sie. Und dann, während Papst sie sanft zudeckte, weinte sie ein wenig vor Freude darüber, dass ihr Sohn und ihr Enkel gekommen seien, weil sie darum gebeten hatte, aus dem fernen, schmutzigen Amerika. Die verstecken sich immer. Und wenn ich hinfalle, lachen sie. Die eine vor allem, die andere aber auch. Und einmal war da eine Nadel. Um Gottes Willen. Haben sie dich gestochen? Nein, ich habe mich gestochen. Wo war denn die Nadel? Na, da dort, wo ich mich gestochen habe. Aber wo war das? Am Arm, schau mal. Nein, ich meine, wo war die Nadel? Versteckt. Aber wo war das, Mama? Du musst Mama zu mir sagen. Du warst so ein gut erzogener Junge. Das ist alles anders geworden, seit du geheiratet hast. Erika, wir wollen doch nur verstehen, was passiert ist. Was sie dir angetan haben. Na, jetzt sind wir ja da. Und das ist so eine Freude, dass die gnädige Herrschaft jetzt da ist. Also so eine große, große Freude. Papst dankte und versuchte auszusehen wie ein Schlossherr. Deshalb hatte er das Anwesen einst gekauft. Ein Schloss würde seine Mutter überzeugen, dass er es zu etwas gebracht hatte. Uns nicht vielleicht die Koffer holen? Die stehen immer noch im Regen. Die Kleider sind bestimmt schon durchnässt. Und der Tabak. Ja, das haben wir gern. Aus dem Ausland zurückkommen und den großen Herrn spüren, als war nichts passiert. Wilhelm, wo gehst du hin? Die Koffer holen. Meine Gattin und ich, wir freuen uns so, dass die Herrschaft zurück ist. Und wir wollen sie so gemütlich machen, wie es nur überhaupt geht auf dieser schönen Gotteswelt. Danke, aber ich... Bei mir soll es den Herrschaften ja nicht so gehen wie den Lumpen im KZ. Da kümmern wir uns schon gut. So gut, wie wir uns auch um die alte Dame da kümmern. Aber wenn die im Kopf schon so schwach ist wie eine Milchkuh. Gell, Frau Papst? Ja, ja. Wir kümmern uns. Jesus. So ein schöner Toller. So eine Kuh. Immer muss was passieren. Wie bitte? Gilt es, das war jetzt aber nicht auf die alte Dame gemünzt. Mit der Kuh, das sagt man da so in der Gegend, wenn ein Missgeschick passiert. Wenn sie schon sehr blöd ist, die Alte, und schier obendrein, ist meine natürliche Ehrfurcht vor der Mutter des gnädigen Herrn viel zu groß, um derlei je zu äußern, wenn die Herrschaft des Herrn kann. Also bitte, was erlauben Sie sich? Wilhelm! Sie gingen in das Zimmer, das sie die Bibliothek nannten und in dem Papst, umgeben von den grauen Rücken hunderter Bücher, die er allesamt vom Vorbesitzer übernommen hatte, mit einem Bleistift in der Hand über einem leeren Blatt Papier saß. Es war offensichtlich, dass er schreiben wollte. Es war auch offensichtlich, dass er nicht schrieb. Wilhelm. Ja, ich weiß. So bald wie möglich. Aber erst müssen wir Mama unterbringen. Bei Gieshübel soll es ein gutes Sanatorium geben. Oder auf dem Semmering. Am besten fahre ich nach Wien und sehe mich um und dann komme ich zurück und... Bist du verrückt? Du lässt uns hier nicht allein. Wir fahren zusammen nach Wien und von dort direkt zurück in die Schweiz. Aber das ist doch übertrieben. Ja, er ist seltsam. Aber das heißt doch nicht... Frau Jarzabek. Ihr habt den Herrschaften zugehört. Wir brauchen es denn irgendwas, was ich bringen kann? Nein, nein. Dann lasse ich sie jetzt mal. Gut, dann machen wir es so. Sofort. Jakob! Da oben, am Dachboden. Was macht denn der? Da oben. Jakob! Jakob stand auf Zehenspitzen an eine Holzsäule gefesselt. Dünne Bänder schnitten in seinen Hals, seine nackten Arme, seinen nackten Bauch, die entblößten Waden. Er hatte nichts an als eine Unterhose. Was ist hier los? Ich bin Indianer. Wir sind Apachen. Der Jakob ist ein Comanche und ich bin der Winnetou, eine Rothaut. So tapfer wie ein Deutscher. Gib mir sofort das Messer. So, ihr beide geht jetzt mal wieder runter. Sag bitte. Was? Du musst bitte sagen, sonst ist es nicht höflich. Ich meine Sie. Sie müssen bitte sagen. Höflich muss man sein. Bitte. Ist doch nicht schlimm, mein Junge. Alles ist doch gut. Papa, die hatten sogar eine Axt. Die haben Skalpieren gespielt. Ja. Da, schau auf meiner Stirn, der Kratzer. Das ist ein Schnitt, kein Kratzer. Ich blute. Er blutet. Also gut, wir reisen ab. Sofort. Wir bringen Mama nach Wien. Finden ein Sanatorium, dann von dort gleich in die Schweiz. Aber kein Wort zu irgendwem. Du wirst dich nicht bei ihren Eltern beschweren? Wieso denn? Wenn wir aus dem Land sind, erkläre ich es dir. Aber wir packen nur einen Koffer. Sie müssen denken, wir kommen zurück. Papst atmete tief und blinzelte in den Nieselregen. Wenn er an die Abreise dachte, kamen plötzlich wieder Ideen. Ein Mann auf der Flucht, gesucht vom ganzen Land. Er sah schnelle Schnitte vor sich, eine auf niedriger Höhe fahrende Kamera, Bilder von laufenden Füßen. Man erfährt nie, was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Es würde schon gehen, dachte Pabst. Er würde wieder Filme drehen, ihm fiel noch genug ein. Sobald er wieder in Hollywood wäre, würde er sie überzeugen. So wie er letztlich immer alle überzeugt hatte. Kann denn der Bub nicht gerade sitzen? Oma, gerade! So, das Essen. Obacht heiß. Was ist das? Eine Flecksuppe. Das ist irgendeine Suppe mit irgendeinem Knödel. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich mag das nicht essen. Nehmen die zusammen. Ein junger Mann muss aufessen, sonst wird er nicht stark. Du brauchst das nicht essen, Jakob. Nimm dir einfach etwas Brot. Er muss essen. Er isst schon. Keine Angst. Du warst so ein guter Junge, bevor du geheiratet hast. Hier habt ihr noch ein Brot. Wie alt ist das denn? Ja, ganz frisch. Vom Zanzner. Ach, Liesel. Ja? Ihr Mann müsst sich bitte wieder das Fuhrwerk ausleihen. Morgen früh fahren wir zum Bahnhof Leibnitz. Was, Herr Ritter? Wollen die Herrschaften denn tatsächlich schon wieder abreisen? Nur für ein paar Tage. Ja, und die Frau Mutter fährt mit? Ja. Was? Ich geh nirgendwo hin. Mama, bitte nicht jetzt. Auf keinen Fall fahre ich. Morgen früh um 8. Sie können doch ein Fuhrwerk besorgen, nicht wahr? Was? Und jetzt gehen wir schlafen. Ich habe aber Hunger. In dieser Nacht träumte Jakob nichts. Trude träumte, dass sie auf einer Abendgesellschaft eingeladen war, auf Max Reinhardts Schloss bei Salzburg. Livrierte Diener trugen Champagnerflaschen durch den Raum, aber neben ihr saß jemand, dessen Gesicht sie nicht sah. Sie wusste, sie brauchte nur den Kopf zu drehen und den Blick auf ihn zu richten, aber sie wusste auch, dass sie das besser nicht tun sollte. Und so blickte sie auf seine Hände. Er hatte einen Goldring auf dem kleinen Finger und eine hässliche Narbe auf dem Handrücken. Und sie spürte, dass er sie anblickte. Aber sie hielt stand, sah hinunter, aß mit ruhigen Bewegungen eine köstliche Forelle. Und als sie aufgewacht war, wurde ihr klar, dass wohl vor allem der Hunger ihr den Traum eingegeben hatte. Wilhelm? Trude lag reglos. Das Bett neben ihr war leer. Sie wusste, dass Wilhelm irgendwo, wahrscheinlich in der Bibliothek, dabei war, das Nötigste einzupacken. Eigentlich kann nichts schiefgehen. Wir haben Schweizer Einreisevisa, französische Transitvisa, eine offen gebuchte Passage erster Klasse über den Atlantik, gültige Affidavits und Visa für die Einreise in die USA. Fast 10.000 Mark auf dem deutschen Konto. Genug, um ein Sanatorium für 6 Monate im Voraus zu bezahlen. Dazu 4.000 Franken in der Schweiz. Davon kann man drüben ein paar Wochen leben. Ein Pappkarton. Irgendwo da oben auf einem der Regale muss er sein. Wilhelm? Pabst war so voll Zuversicht, so sicher und überzeugend. Und sie hätte ihm gerne vertraut. Aber Gertrude wusste, sie würden nicht abfahren. Sie war so sicher, wie sie sicher war, dass 2 mal 2 4 war. Der Pappkarton. Die alten Notizbücher, das Drehbuch der freudlosen Gasse mit handschriftlichen Anmerkungen, eine silberne Zigarettenschachtel, Geschenk von D.W. Griffiths vor 15 Jahren in Paris. Sie sind ein wahrer Kollege, hatte Griffiths gesagt. Nehmen Sie dies. In der Ecke der Bibliothek war eine Leiter. Droben in eine metallene Schiene gehakt, unten auf 2 Rädern. An der Seite ein kleiner Hebel, mit dem man die Räder blockieren konnte. Pabst begann vorsichtig hinaufzusteigen. All die Qualen damals auf dem Gletscher und immer noch war seine Höhenangst so schlimm, dass er nicht einmal ohne Furcht auf eine Leiter konnte. Lass es. Vergiss das dumme Ding. Steig wieder hinunter. Aber schon hatte er die Oberkante des Regals erreicht. Noch 3 Schritte, nicht hinuntersehen. Tatsächlich. Der Pappkarton. Gnädiger Herr. Pabst musste seine ganze Willenskraft aufbringen, um den Kopf zu drehen und das zu tun, von dem er sich die ganze Zeit geschworen hatte, dass er es nicht tun würde. Er sah nach unten. Gnädiger Herr! Ach, großer Gott! Ist der Wagen bereit? Jazabek antwortete, aber Papst verstand nicht. Es war, als hätte der Mann jetzt ganz die Sprache gewechselt. Ein Brei von Geräuschen kam aus seinem Mund. Bitte? Und dann war es Papst, als wäre er in einem Film. Denn das, was da geschah, konnte nicht wirklich geschehen. Jazabek beugte sich vor und legte den Hebel um, der die Räder der Leiter blockierte. Dann fasste er die Leiter und begann, sie hin und her zu schaukeln. Ein dummer Scherz, dachte Papst. Aber dann begann Jazabek mit aller Kraft zu rütteln. Aufhören! Um Gottes Willen! Hören Sie auf! Papst sah, wie Jazabek sich nahe an die Leiter stellte, sie mit seinen Armen umklammerte und stöhnend vor Anstrengung ein paar Zentimeter aufhob, sodass die Haken vor Papsts Augen sich von ihrer Metallschiene lösten. Vorsicht! Die Leiter! Die Leiter stand frei im Raum. Der Hausmeister hielt sie. Hören Sie auf! Jawohl! Später war er sich nicht sicher, ob Jazabek tatsächlich jawohl gesagt oder ob er sich das eingebildet hatte. Jedenfalls sah Jazabek mit einem beflissenen Lächeln empor, ließ die Leiter los und trat zur Seite. Mr. Papst. Als die Welt sich zusammensetzte, aus zerstückelten Träumen und Schmerz und Schwindel, lag er im Bett. Unter seinem Nacken ein nasser Leinenbeutel mit schmelzendem Eis, auf seinem Bauch eine heiße Gummiflasche. Sein Rücken fühlte sich an, als wäre etwas darin gebrochen. Das hier war nicht sein Schlafzimmer. Vor dem Fenster war es dunkel. Ein Rauschen hing in der Luft, aber er wusste nicht, war es das Blut in seinen Ohren, der Regen draußen oder das Geräusch der Stille selbst. Er öffnete den Mund, aber dann schloss er ihn wieder, weil er plötzlich nicht mehr wusste, wen er hatte rufen wollen. Wilhelm, du bist wach. Du musst die Polizei rufen. Tod. Er hat mich umgeworfen. Wilhelm, du bist mit der Leiter umgefallen. Nicht umgefallen. Du hast geträumt. Nein. Er hat mich... Er musste klarer sprechen. Alles hing davon ab, dass sie ihn verstand. Ich war auf der Leiter. Die Zigarettendose, die Bibliothek, der Karton, Griffiths. Dann ist er hereingekommen, der Jazabek. Und dann... Ich muss dir etwas sagen. Nein, erst muss ich... Er durfte sich jetzt nicht unterbrechen lassen. Die Gefahr, dass er es vergaß, war zu groß. Sein Kopf funktionierte nicht richtig. Ich war auf der Leiter. Dann ist er reingekommen und er... Wilhelm. Hat er sich umgeworfen, als wäre es nichts. Ich meine, die Leiter einfach genommen und umgeworfen. Wilhelm. Hör mir zu. Wir müssen die Polizei rufen. Ich war auf der Leiter. Er hat sie einfach genommen. Wilhelm, es gibt keine Polizei mehr. Was meinst du? Es gibt Leute in Uniform. Aber das ist nicht die Polizei, die du rufen kannst, wenn jemand dich bedroht oder bestiehlt. Es ist jetzt alles anders. Außerdem hast du es dir eingebildet. Eingebildet? Ich war da, ich habe es doch gesehen. Wo? In der Bibliothek. Nein, ich war auf der Leiter. Er hat sie einfach genommen. Ich war auch da. Du warst auf der Leiter, er war neben dir. Wer? Der schreckliche Mann, Jazabek. Aber die Leiter stand falsch. Fast senkrecht. Ich habe mir sofort gedacht, das sieht nicht stabil aus. Dann hast du dich umgedreht und plötzlich ist sie gekippt und er ist hingelaufen, um sie zu halten, aber er kam zu spät. Er hat dich dann hierher getragen und er hat mir geholfen, dich umzuziehen und ins Bett zu legen. Das Schlafzimmer hatte begonnen, sich zu drehen. Als wäre er wieder auf einem Schiff, stieg es langsam auf und ab. Ihn überkam das eigentümliche Gefühl, dass eine riesige Masse tonnenschwer auf einem Grashalm ruhte. Und das war auf eine Weise, die sich nicht in Worte fassen ließ, unbeschreiblich unangenehm. Du irrst dich. Ich war auf der Leiter und er hat sie einfach... Wilhelm, es ist Krieg. Er hat sie einfach umgeworfen. Er will uns hier festhalten, damit wir... Deutschland ist in Polen einmarschiert. Die Grenzen sind geschlossen. Was? Es kam heute Morgen im Radio. Ich habe es selbst gehört, unten bei den Jazabeks. Wir haben es alle gemeinsam gehört. Es wird geschossen, die Züge stehen, die Grenzen sind zu. Papst spürte einen Knoten in seiner Magengrube. Sein Atem ging schneller und schneller, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Er blinzelte, denn das Licht war plötzlich dahin. Seine Augen waren blind. Wilhelm? Eine Frau beugte sich über ihn. Er wollte sie ansprechen, aber es dauerte einen Moment, bis ihr Name zurückkam. Trude? Wilhelm. Zugleich erinnerte er sich, dass in der Ohnmacht schon wieder Luise bei ihm gewesen war. Geschlossen. Ja, wir kommen nicht mehr raus. Krieg. Die Visa gelten nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber was nützen uns Visa, wenn keine Züge gehen? Papst fühlte sich, als läge er auf dem Grund eines tiefen Ozeans. Als er einatmen wollte, war da nur eisiges Wasser und in der Ferne bewegten sich Monster, das wusste er. Schwarz und vielarmig, heimisch in der Dunkelheit. Die freie Luft, das Licht, die Sonne, all das war jetzt so weit entfernt, dass man sich ein Leben lang emporstrampeln konnte, ohne es je zu erreichen. Und bevor er diese Visionen fortscheuchen, bevor er sich befreien und aufsetzen konnte und seiner Frau ins Gesicht blicken, schwanden ihm die Sinne. Ja, bitte. Kuno Krämer, guten Tag. Ich möchte zu Herrn Professor Papst. Warum? In einer wichtigen Angelegenheit. Hey, was wird das schon für eine sein? Das würde ich dem Herrn Professor gerne selbst sagen. Hören Sie, ich komme aus Berlin und habe wenig Zeit. Ja. Na, kommen's. Der gnädige Herr wird aber beschäftigt sein. Ach, Quatsch, womit denn? Sie gingen durch einen niedrigen Korridor, grüß Gott, kamen an einer offenen Tür vorbei, hinter der Liesel Jerzabek am Herd stand. Aus Berlin, so, so. Bitte hier weiter, bitte, hier, bitte. Ja. Er öffnete eine Tür und sie traten in ein enges, stickiges Zimmer. In einem Lehnstuhl, der zum Fenster gedreht war, saß Papst. Auf dem Tisch eine leinengebundene Ausgabe von Hamlet. Aber es sah nicht so aus, als hätte er darin gelesen. Sein Gesicht wirkte blass und beim Aufstehen musste er sich mit der linken Hand auf die Rückenlehne stützen. Heil Hitler! Sie erinnern sich, Herr Papst? Ja. Wir haben uns mal unterhalten auf einem anderen Erdteil. Es war schön warm. Ja, Sie können uns jetzt bitte alleine lassen. Vielen Dank. Kann ich den Herrschaften denn was bringen? Wasser, Bier oder Schluckern Wein? Na. Danke. Jerzabek verharrte und blickte zwischen ihnen hin und her. Endlich ging er hinaus und schloss die Tür. Aber keine Schritte entfernten sich. Soll er ruhig horchen? Wir brauchen keine Angst vor Zuhörern zu haben. Wir sind die Zuhörer. Wir fürchten keine Spitzel, denn die Spitzel arbeiten für uns. Was wollen Sie? Darf ich mich setzen? Wieso wissen Sie, dass ich hier bin? Sie denken, wir wissen nicht, dass der größte deutsche Regisseur wieder im Land ist? Mein Lieber, ich verstehe ja den Wunsch, unauffällig zu leben. Late Viosas, das schöne Ideal Epikurs. Aber irgendwann müssen Sie doch auch wieder arbeiten, nicht? Ich meine, ist das wirklich ein Zufall? Ich sage zu Ihnen, bitte kommen Sie zurück. Ich sage, alle Türen stehen offen. Ich sage, wir würden uns glücklich schätzen. Und schon sind Sie hier. Hat Sie jemand gezwungen? Ich glaube nicht. Wurden Sie entführt? Nicht, dass ich wüsste. Meine Mutter. Ach. Es ging ihr nicht gut. Wir mussten zu ihr. Und dann brach der Krieg aus und die Grenze war... Sie haben übrigens keine Ahnung, wie viele Briefe wir ihretwegen bekommen. Von den Nachbarn. Der Kommunist ist zurück. Jeden Tag kommt die Judenhure Brot kaufen und dann nehmen sie was. Und auch sehr viele anonym. Offenbar von jemandem, der ihren Tagesablauf sehr gut kennt. Ach so? Da wir ein ordentlicher Staat sind, geht der Vorgang immer seinen bürokratischen Weg. Von der Gestapo in Graz zur Gestapo in Berlin, von dort zum Ministerium Abteilung Film, von da zum Büro des Ministers, der ihnen aber sehr gewogen ist. Übrigens, wie geht es ihr denn, der Frau Mutter? Danke, gut. Ja, aber ist das hier wirklich der richtige Ort für eine ältere Dame bei schlechter Gesundheit? Wollen Sie nicht wenigstens in den ersten Stock hinauf? Wir waren im ersten Stock. Und was ist geschehen? Papst antwortete nicht. Krämer zeigte fragend auf die Tür, hinter der sie den Mann wussten, der sein Ohr ans Holz presste. Papst nickte. Na, Da lässt sich zum Glück etwas machen. Und Ihre Frau Mutter, brauchen Sie ein Sanatorium? Ein schönes Zimmer können wir besorgen. Wo immer Sie wollen. Wollen Sie etwa das inszenieren? Den Hamlet? Bühne oder Film? Sagen Sie nur ein Wort. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen der Stoff liegt. Ein hochbegabter Mann, zu allem befähigt, aber er kann sich so schwer entscheiden. Shakespeare ist aber Engländer. Auf dem Papier. Unsere besten Schauspieler verkörpern seine Figuren so wahrhaftig, so tief innerlich, dass es England die Schamesröte ins Gesicht treiben müsste. So kann ein Land denn ein schamrotes Gesicht haben? Krämers Kehle schnürte sich zu. Wieder hatte er etwas gesagt, das vor gebildeten Leuten nicht bestand. Wieder hatte er bewiesen, dass er nicht dazugehörte. Aber jetzt machte es nichts mehr. Alles war jetzt anders. Keiner würde ihn mehr verspotten. Und wenn man ihn doch nicht respektierte, so würde man sich das wenigstens nicht anmerken lassen. Ich schlage vor, wir sprechen über den nächsten Schritt. Sie sind hier, wieder zu Hause. Das ist gut. Denn in so einem Moment gehört der Mensch in die Heimat. Hören Sie, Papst. Der Minister möchte Sie sprechen. Bitte? Krämer verschränkte die Arme und sah Papst aufmerksam an. Dieser Satz war sein Trumpf, sein Schwert, sein Pfeil. Ein berühmter Schauspieler war vor freudiger Erregung auf seinen Stuhl gesprungen. Der Chefredakteur einer linken Zeitung hatte vor Angst in die Hose gemacht. Bei Papst war nichts zu erkennen. Keine Freude, kein Schrecken. Schade. Ich danke Ihnen. Ich werde bald in Berlin vorstellig werden. Wann? Ich weiß es noch nicht. Meine Gesundheit ist angegriffen. Ich hatte einen Unfall. Und meine Mutter ist... Für Ihre Frau Mutter, wie gesagt, können wir sorgen. Kann ich sofort in die Wege leiten. Hören Sie, die Familie Papst ist ab sofort wieder im ersten Stock einzuquartieren. Selbstverständlich! Hey. So geht das. Wäre Ihnen übermorgen recht, dann haben Sie morgen Zeit zum Packen. Hören Sie, ich bin von einer Leiter gefallen. Ich habe mich ernst verletzt. Ich könnte zurzeit gar nicht... Wie Sie möchten. Sie sind ja nicht verhaftet. Das heißt, wenn ich nicht käme, dann wäre ich... So, leider muss ich ablehnen. Dringende Geschäfte muss zurück. Was müssen Sie ablehnen? Ihre Einladung zum Mittagessen. Ich habe Sie nicht eingeladen. Müssen Sie das wirklich aussprechen? Nein, das haben Sie nicht. Und dieses Versäumnis habe ich abgefangen, indem ich die Einladung, die Sie hätten aussprechen sollen, dankend abgelehnt habe. Denn wenigstens einer von uns beiden weiß sich zu benehmen. Von jetzt an ist die Familie Papst mit Respekt zu behandeln. Gehen Sie mal lieber Ihre Dienste. Der Weg durchs Ministerium dauerte lang. Das Gebäude schien innen größer zu sein als außen. Es überraschte Papst, wie vernünftig ihm dieser Gedanke vorkam. Als der Gang endlich endete und ein weiterer Gang rechtwinklig abbog, und zwar nicht nach links, sondern nunmehr nach rechts, was geometrisch keinen Sinn ergab, war Papst auf einmal fast sicher, dass sie irgendwann mal umgekehrt und zurückgegangen waren und sich wieder im ersten Gang befanden. Ein Trick, den er selbst immer wieder bei langen Kamerafahrten verwendet hatte. Bitte, wenn Sie hier eintreten. Danke. Der Raum hätte über 100 Menschen fassen können. Aber alles, was er enthielt, war ein riesiger Teppich und weit entfernt ein Schreibtisch mit einem Telefon und zwei Stühlen. An der Wand dahinter, so weit weg, dass man blinzeln musste, um es zu erkennen, hing ein golden gerahmtes Bild des Führers. Ah, Heil Hitler, kommen Sie! Hinter dem Schreibtisch saß der Minister. Das überraschte Papst, denn normalerweise ließ man doch, wenn man mächtig war, die Leute warten. Wie war die Reise? Wie geht's der Familie, der Frau Mutter? Wie war es möglich, dass er den Schreibtisch noch immer nicht erreicht hatte? Danke, gut. Wir haben uns ja noch nie getroffen. Großer Bewunderer, Palü, herrlich, Westfront, Meisterwerk trotz allem. Gasse, politisch nicht so weit, aber die Garbo, Gott, die Garbo. Freut mich, freut mich, freut mich. Papst überlegte, ob ein kurzes Mich auch ein zu großes Entgegenkommen war oder eine leere Floskel. Aber noch bevor er sich selbst darauf eine Antwort gegeben hatte, hörte er sich sagen: Mich auch. Das freut mich, dass Sie das freut. Nehmen Sie Platz, freuen wir uns zusammen. Der rote Papst. Bitte? In diesem Moment ging zu Papsts linker Hand eine Tür auf und der Minister trat ein. Heil Hitler! Er ging mit zackigen Schritten, die ein leichtes Hinken auf der rechten Seite nicht ganz verbargen, auf den Schreibtisch zu, an dem Papst und er selbst saßen. Wie war die Reise? Wie geht's der Familie? Wir haben uns ja noch nie getroffen. Er erreichte den Schreibtisch, wo der Minister aufstand, um Platz zu machen, und die beiden Männer wurden in einem unscharfen Vorgang zu einem einzelnen Mann. Es freut mich wirklich, wirklich, ganz außerordentlich. Mich auch. Der rote Papst. Oh, ich höre. Bitte? Kommen Sie, Sie wollten mich sprechen, ich höre. Ich habe nicht Sie, haben mich rufen lassen. Und? Bitte? Ich höre. Papst begriff nicht. Was meinte dieser Mann? Was wollte er? Dieser Mann, mit dem er einst in einem anderen Leben nicht einmal drei Sätze gesprochen hätte, den er von seinem Filmset hätte jagen lassen, wenn er es gewagt hätte, dort aufzutauchen. Also gesagt wird, dass Sie hier zu mir gekommen sind. Der rote Papst, der kommunistische Regisseur, der linke Held. Ich bin kein... Nicht gesagt wird, bitte, dass ich Sie habe rufen lassen. Weil es besser ist, wenn Sie von sich aus gekommen sind. Ein wenig besser für mich, aber vor allem auch besser für Sie. Und was wollen Sie? Was ich will. Sie wollten mich sehen, ich habe Sie empfangen. Was möchten Sie von mir? Ich möchte nichts. Das ist ein Missverständnis. Ich bin nach Österreich gekommen. Ostmark. Ich bin in meine Heimat zurückgekommen, um nach meiner Mutter zu sehen. Ich bin kein politischer Mensch. Und ich habe zurzeit nicht die Absicht, weiterhin Filme zu... Er verstummte. Der Minister musste blitzschnell unter den Tisch geglitten sein. Herr Doktor? Der Minister tauchte wieder auf. Er wuchtete sich empor in den ledernen Stuhl, verschränkte die Arme und sah Papst erwartungsvoll an. Ich habe nicht die Absicht, weiter Filme zu machen. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Jetzt wäre es gut, wenn die richtige Antwort käme. Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann. Zum Beispiel KZ. Jederzeit. Kein Problem. Aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann. Nämlich alles, was Sie wollen. Jedes Budget, jeden Schauspieler, jeden Film, den Sie machen wollen, können Sie machen. Aber das wissen Sie, deshalb haben Sie mich ja aufgesucht. Deshalb gehen Sie nach Canossa. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich habe lange genug gesprochen. Oder hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ich habe es aus persönlichen Gründen zurzeit. Heilige Scheiße! Ich habe doch ausdrücklichste Anweisung gegeben, dass ich in keinem Fall unterbrochen zu werden wünsche. Moment. Papst, nur einen Augenblick. Schweigen Sie kurz still, das hier ist wichtig. Ja. Weiter. Na, geben Sie ihm Saures. Schenken Sie ihm ein. Scheiße. Heil Hitler, Herr Doktor. Neues Telefon. Jawohl, Herr Doktor. Papst, Entschuldigung, ich höre. Ich habe aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres nicht die Absicht, Filme zu drehen. Ich glaube, ich habe alles gesagt als Künstler, was ich zu sagen hatte. Ich bin nicht mehr jung. Ich hatte einen schweren Sturz. Ich habe Schmerzen. Ich fühle mich außerstande. Herr Lindner! Herr Lindner! Herr Lindner! Das Telefon! Schauen Sie auf die Uhr. Wieso? Herr Lindner! Heil Hitler! Heil Hitler! 1:14. Mein lieber Herr Gesangsverein, abtreten! Ich bitte um Verständnis, dass ich allein schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr... Aber es tut Ihnen leid. Bitte? Sie haben kommunistische Propaganda betrieben, Sie waren ein Feind des deutschen Volks, Sie haben mit anderen Volksfeinden und mit Juden gemeinsame Sache gemacht. Eigentlich ist das alles unverzeihlich und dennoch sitzen Sie vor mir, trinken Kaffee und... dennoch sitzen Sie vor mir und bitten um Vergebung und sagen, dass Sie im Irrtum waren und dass es Ihnen leid tut, ja? Kommunist war ich nie. Und was meine Filme betrifft... Heil Hitler! Ich war nie Kommunist. Ich habe allem Respekt, auch keine Propaganda. Sie verkennen die Lage. Es ist, wie es ist und wie es ist, sage ich. Und alles, was Sie hier sagen, ist, es tut mir leid. Ich weiß es jetzt besser und ich habe meine Fehler erkannt. Und ich will, dass meine tun für den Aufbau eines neuen Deutschland. Also... Es tut mir leid. Es war ein Missverständnis. Ich wollte nie Feinden... Volksfeinden helfen. Sie wissen es jetzt besser? Ich höre nichts. Ja. Sie müssen es schon sagen. Ich weiß es besser. Ich habe meine Fehler erkannt. Und? Ich will das meine tun. Für den Aufbau... Deutschlands. Danke. Ich will es Ihnen gestehen, darauf war ich nicht gefasst, dass Sie herkommen und in solcher Weise, ich verhehle es nicht, es rührt mich. Und da fällt mir ein, ich habe genau das richtige Drehbuch. Aber Herr... Komödianten! Heil Hitler! Ich mache keine Filme mehr. Das können Sie Ihrer Oma erzählen. Sie sind heim ins Reich gekommen. Sie wollen Filme machen. Keine politischen, sondern idealische Filme, künstlerische Filme, hehre Filme. Filme, die guten, tiefen, metaphysischen Menschen ans deutsche Herz gehen. Tiefe Filme. Für tiefe Menschen. Caroline Neuber, Papst. Die Erfinderin des deutschen Theaters, Papst. Die Gönnerin Lessings, Papst. Das Drehbuch ist von zwei Weltbühneschreibern, linkem Gesindel, Leuten wie Sie, die im KZ sein sollten, die aber die Wahrheit erkannt und das Licht gesehen haben. Ein ganz unpolitischer Stoff, Papst, soll auch so bleiben. Ideal soll es werden, metaphysisch edel. Eine Rolle für die große Käthe Dorsch, ihr gegenüber als Herzogin, würde ich sagen, Henny Porten, Papst, der Regisseur, der Frauen, alles in Butter. Ein Handschlag. Papst wollte sofort loslassen, aber der Minister hielt seine Hand fest. Immerhin, dachte Papst, war ihm der Hitlergruß erspart geblieben. Heil Hitler. Heil Hitler. Geben Sie mir Bescheid, wenn es Ihnen gefällt und wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie wollen ein anderes, das sagen Sie mir auch. Wissen Sie, wie Sie mich erreichen? Sie könnten das Ministerium anrufen, Sie könnten einen Brief schreiben... Sie könnten sich auf die Straße stellen, irgendeine Straße, und sprechen. Oder Sie knipsen nachts das Licht an und sagen laut, was Sie zu sagen haben. Funktioniert auch. Ich erfahre es. Herr Hitler! War es gut gegangen? Offenbar, denn er war schließlich noch frei. Er war nicht verhaftet, nicht auf dem Weg ins Konzentrationslager. Vielmehr würde er nach Hause fahren, in das Schloss, in dem er wohnte. Wo soll's denn hingehen? Ins Hotel? Nein. Leerter Bahnhof. Gleich. Sehr wohl, der Herr. Ja, es war gut gegangen, weil er Zeit gewonnen hatte. Er würde dieses Drehbuch lesen, er würde in ein paar Wochen einen verschwommenen Brief mit ein paar Fragen schicken. Dann würde er ankündigen, es ein wenig zu überarbeiten, und so würden die Monate vergehen. Einen Film endlos hinauszögern, das konnten nicht nur die Produzenten. Wenn es nötig war, vermochte er das auch. Vielleicht war der Krieg dann schon vorbei, und wenn nicht, würde sich früher oder später eine Gelegenheit bieten, in die Schweiz zu fliehen. Und Mama würde in ein Sanatorium kommen. Alles, was er dafür hatte tun müssen, waren eine Handbewegung und ein paar Worte. Komödianten. Mit zitternden Händen schlug er das Drehbuch auf. Papst putzte mit seiner Krawatte die beschlagene Brille und begann zu lesen. Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 2. Es spielten G.W. Pabst, Thomas Leubel, Gertrude Pabst, Enne Schwarz, Jakob als Kind, Elliot Caro, Erika Pabst, Monika Gruber, Jerzabek, Hannes Liebmann, Kuno Krämer, Fabian Hinrichs, Minister, Holger Handke, Greta Garbo, Valerie Ceplanova, Louise Brooks, Antonia Bill, Wilczek, Erwin Leder, Heinz Konrads, Anton Rattinger und als Erzähler Michael Kranz. Sowie in weiteren Rollen Theresa Albert, Marion Breckwold, Raphael Dwinger, Konstantin Frank, Gudrun Gabriel, Helena Gammel, Paul Heimel, Uriel Jung, Rudolf Krause, Patrick Strasser, Nicolas Mockridge, Andreas Nickel, Alice Prosser, Felix Römer, Jördis Trauer, Oliver Obanski und Julia Zimt. Besetzung: Jutta Komnick und Kati Bonjour. Komposition: Markus Lehmann-Horn. Eingespielt vom Leopold-Mozart-Quartett. Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern. Dramaturgie: Christine Grimm. Produktion: Deutschlandfunk 2026. Dieses Hörspiel ist, ebenso wie die Romanvorlage, ein Werk der Fiktion, auch wenn es sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G.W. Pabst und seiner Familie orientiert. So gab es etwa keinen Sohn mit dem Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich. Allein der Fall Molander, gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen. Über die Umstände der Dreharbeiten ist praktisch nichts bekannt. Die Flucht vor dem totalitären Regime, die fatale Rückkehr aus dem Exil und der unaufhaltsame Sog der Diktatur. Das waren die ersten beiden Teile der Hörspielserie Lichtspiel nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Über den Irrglauben, Kunst ließe sich von den politischen Umständen isolieren. Der Versuch, in einem verbrecherischen System als reiner Schöpfer unpolitisch zu bleiben, entpuppt sich mehr und mehr als Illusion. Wie tief diese Verstrickung in moralische Schuld führt, zeigt sich am kommenden Samstag in den Folgen 3 und 4. G.W. Pabst fügt sich notgedrungen in das System und wird sogar beordert, Leni Riefenstahl heimlich bei ihrer Regiearbeit zu unterstützen. Das Drama gipfelt schließlich in den chaotischen letzten Kriegstagen in Prag. Dort blendet Pabst die zusammenbrechende Welt um sich herum völlig aus und arbeitet obsessiv an seinem vermeintlichen Meisterwerk, der Fall Molander. Wie weit er für seine filmische Vision geht und welch folgenschwere Verwechslung sich auf der Flucht ereignet, das hören Sie am nächsten Samstag hier im Deutschlandfunk. Wer das Ende dieses Dramas über Opportunismus und den wahren Preis der Kunst schon jetzt erfahren möchte, die komplette vierteilige Produktion, inszeniert von Sebastian Stern, steht bereits online zur Verfügung. Alle Episoden finden Sie in der Deutschlandfunk-App sowie im Hörspiel-Podcast des Deutschlandfunks und auf der hörspielfeature.de. In eben jenem Filmprojekt Der Fall Molander dreht sich alles um einen jungen Geigenvirtuosen und sein Instrument, basierend auf dem Roman Die Sternengeige. Dieses zentrale musikalische Motiv greift zum Abschluss der Sendung das nun folgende Werk auf. Zu hören ist ein Konzert für Violine und Streichorchester in D-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Den Solopart spielt Elvin Hodja-Ganiev.